bagus lah. Du bist ein einzelner Paukenschlag. Und wir gehören uns noch viel zu wenig. Und wir gehören uns noch viel zu wenig. Flash of the ashtray heart.